Lektion 1, Übung JB. Beispiel: Beate Kahlo aus Basel? Nein, Lea Kahlo aus Wien. Nein, Lea Kahlo aus Wien. Nein, Lea Kahlo aus Wien. Bitte beginnen Sie. Beate Kahlo aus Basel? Nein, Lea Kahlo aus Wien. Häkis Bläser aus Bärental? Nein, Sören Bläser aus Lüneburg. Lea Wehner aus Dresden? Nein, Käthe Wehner aus Göteborg. Lydia Bühler aus Lüneburg. Nein, Beate Bühler aus Basel. Antonia Thomas aus Rom. Nein, Nina Thomas aus Chur. Sören von Römer aus Göteborg. Nein, Rüdiger von Römer aus Bärental. Rudi Basuno aus Chur? Nein, Toni Basuno aus Rom. Danke.